Ein Biberputzemann in unserem Kreis herum. Und steht er einmal hinter dir, dann drehe dich nicht um. Warum, wenn es Engel gibt, obliegt keinem davon die Aufgabe, Dinge, die erst in der äußersten Hölle vorkommen dürften, hier auf Erden zu verhindern? Ich war damals eine gute Schülerin auf dem Gymnasium. Es gab Konflikte zu Hause und da wurde ich unter der Fehldiagnose Hebephrenie, das bedeutet Jugendirre sein mit geistiger Retardierung, insgesamt fast 4 Jahre in Psychiatrien in Frankfurt, Bremen und Gießen eingesperrt und bekam Unmengen Psychopharmaka unter Zwang und Gewalt. Dann, später, musste ich wieder einmal zu ihm ins Sprechzimmer. Dass dies einen Moment größter Gefahr für mich bedeutete, merkte nicht mein Verstand, der ist ja dem Psychiater gegenüber nicht auf der Höhe. Aber dies, dass ich momentan innen wieder scharf und wie auf der Schneide eines Messers wurde, zeigte es mir an. Ich habe immer wieder versucht, mich zu wehren. Das war wahrscheinlich mein Fehler, weil wer sich in der Psychiatrie wehrt, verliert. Man hat keine Chance. Die Behandler sind immer in der Überzahl. Ich werde nun veranlassen. Hier setzte er eine Weile aus. Wahrscheinlich, um mich mit Angst vor seinen etwaigen Veranlassungen klein zu bekommen. Ich werde also veranlassen, dass Sie jeden Abend vor dem Schlafengehen ein sehr heißes Bad bekommen. Das wird sie mit der Zeit schon beruhigen. Man ist denn völlig ausgeliefert. Und das Schlimme ist, das Ausgeliefertsein. Kann dir die Tür schließen? Dunkelkammer Psychiatrie. Ein Feature über den Verlust persönlicher Grundrechte. Von Heiner Dahl. Ich habe hier letztendlich Berge, Akten und Literatur und was weiß ich alles. Hier ist mein Schrank und da habe ich eben viele Akten von den Gerichten und eben auch wissenschaftliche Fachliteratur, dann die Unterlagen von den Gerichtsprozessen, die dann schließlich irgendwann manipuliert herausgegebenen Krankenakten und so weiter. Hier ist noch eine Akte von der wissenschaftlichen Fachliteratur. Genau, wir mussten ja die Gutachten immer alle zerpflücken. Vera Stein, eine Frau in den besten Jahren. Ihre Erlebnisse in der Psychiatrie haben das Gegenteil daraus gemacht. Sie bewegt sich im Rollstuhl, ihre prall gefüllten Kranken- und Gerichtsakten dokumentieren ein beschädigtes Leben. 14-mal hat Vera Stein vor deutschen Gerichten um rechtliche Wiedergutmachung für erlittenes Unrecht gekämpft. Bis auf ein Urteil ist sie ausnahmslos gescheitert. Als Ursachen nennt sie unauffindbare Krankenakten, falsche Gutachten und mangelnde gerichtliche Aufklärung. Dadurch sei sie immer wieder ins Rechtliche ausgeraten. Erfolg hat sie nur einmal. 2005 verurteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Bundesrepublik Deutschland zu 75.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld. Die Richter urteilen, deutsche Behörden sind mitverantwortlich für die Rechtsverletzungen, die Vera Stein in der Psychiatrie erlitten hat. Der Staat war ja dann haftbar wegen Verletzung Artikel 5 und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu Schmerzensgeld und eben Zahlung von Gerichtskosten. Dann haben wir ein Wiederaufnahmeverfahren gestellt. Das wurde abgelehnt. Dann haben wir Bundesverfassungsbeschwerde eingelegt. Mein Anwalt hat eben beantragt, weil es sich um einen existenziellen Schaden handelt, dass der Fall vorrangig bearbeitet wird. Ja, und das hat beim Bundesverfassungsgericht 7,5 Jahre gedauert, bis es im letzten Herbst abgelehnt wurde. Und jetzt haben wir uns wieder an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt und obendrein an das Ministerkomitee des Europarats. Vera Steins anhaltender Kampf auf dem Rechtsweg betrifft Psychiatrieerfahrungen, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegen. Sie gesteht zu, dass sich die Verhältnisse in den Psychiatrien inzwischen verändert haben. Manches habe sich zum Besseren entwickelt. Das Hauptproblem aber ist nach ihrer Überzeugung geblieben. Zunächst mal ist es ja in der Bevölkerung weitgehend unbekannt, dass das ein Bereich ist, in dem noch mit Zwang gearbeitet wird. Alexander Peto, Rechtsanwalt, spezialisiert auf Betreuungsrecht und Patientenschutz. Das erlebe ich häufig bei Angehörigen, die sich an mich wenden, die also völlig erschüttert sind, was mit ihren Angehörigen, die jetzt eine Betreuung bekommen haben oder untergebracht worden sind, passiert. Die fallen da teilweise vom Glauben ab, weil sie damit eigentlich nicht gerechnet haben. Aus anderen medizinischen Bereichen kennt man einen solchen Umgang nicht so. Peter Lehmann, Fachverleger für psychiatriekritische Publikationen, Träger des Bundesverdienstkreuzes für sein Engagement gegen Zwang und Gewalt in der Psychiatrie. Die Leute, die in der Psychiatrie arbeiten, die wollen schon da arbeiten mit dem Impetus, Menschen helfen zu wollen. Aber die Basis ist eben die Psychopharmaka und die Elektroschockverarbeitung und die Manpower. Also die können sie dann vergessen. Also was nützt ihnen irgendwie ein freundlicher Blick oder Händchen halten, wenn sie unter Psychopharmaka stehen? Professor Asmus Finzen, ehemaliger Chefarzt einer psychiatrischen Klinik, Buchautor und Vortragsreisender in Sachen Stigmatisierung und Diskriminierung von Psychiatriepatienten. Es herrscht in vielen Institutionen doch ein erschreckendes Maß an Willkür. Meistens an gut gemeinter Willkür, also nicht an sadistischer Willkür. Aber beim Kranken kommt das natürlich gleich an. Über Vernetzung funktioniert nicht nur der Kopf, auch die Arbeit an der Seele. Es gibt viele Mythen aus ganz frühen Zeiten, natürlich auch Geschichten noch bis vor 30 Jahren, die sich um psychisch Kranke ranken. Es gibt natürlich auch viel Medieneinflüsse, ich sag mal dieser furchtbare Film Einer flog übers Kuckucksnest, aber auch viele andere, die von den Medien gezeigt werden und psychisch Kranke immer noch ins Abseits stellen und mit Vorurteilen behaften und damit natürlich auch die Behandler, die Psychiater und die Einrichtungen, die sie behandeln. Und das ist was, wo wir alle dran arbeiten müssen. Wir als Fachgesellschaft tun das. Iris Haut, gewählte künftige Präsidentin des einflussreichen Interessenverbands Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, kurz DGPPN. Im Beruf Geschäftsführerin und ärztliche Direktorin der St. Josef Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Berlin-Weißensee. Iris Haut präsentiert ihr Haus als modern geführtes Vorzeigeprojekt mit lichten Farben, hellen Räumen und offener Architektur. Offen zeigt sie sich auch für eine journalistische Recherche in ihrer Psychiatrie, einschließlich der geschlossenen Station. Direkte Gespräche mit Patienten, Stationsärzten, Therapeuten und Pflegern sind möglich. Nicht sofort. Man müsse das erst vorbereiten. Wir können auch immer nur die Medien einladen, Informationen zu geben, aufzuklären, zu entängstigen. Denn jeder dritte Mensch in Deutschland hat mal im Leben eine psychische Erkrankung. Und von daher ist es hilfreich, wenn diese Stigmatisierung sich endlich mildert und reduziert wird. Zweiter Besuch, 3 Wochen später. Nein, Oberarzt Stefan Rupprecht, der über Zwangsbehandlungen berichten sollte, steht leider nicht zur Verfügung. Nein, in der geschlossenen Station recherchieren geht leider nicht. Nein, auch nicht Pfleger bei ihrer Arbeit beobachten und mit Patienten Gespräche führen. Gespräche sind nur mit einer Oberärztin der Tagesklinik und einem Pfleger außerhalb der Station möglich. Auf Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung mit 8 Paragraphen. Die verlangt die stetige Begleitung eines krankenhauseigenen Mitarbeiters und droht mit Verfolgung von Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen im Falle vertragswidriger Verwendung des Aufnahmematerials. Also keine direkten Eindrücke zu so kritischen Themen wie Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung, nur die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Also eine Zwangsbehandlung ist, glaube ich, für alle Beteiligten, auch für die Ärzte und Therapeuten, immer die Worst-Case-Situation. Und insofern ist es natürlich von unserer Seite wichtig, dass das sehr klar, transparent und offen und strukturiert abläuft, damit das nicht so ein Gefühl ist, ich komme hier in eine fremde Welt, in der ich mit vielen Dingen überfallen werde und traumatisiert werde. Es ist eben kein Überfallkommando, was kommt, sondern was vorher angekündigt wird, abgewogen wird und mit den Patienten auch erklärt wird und auch danach noch erklärt wird. In Deutschland werden heute jährlich über 200.000 Menschen gegen ihren Willen in die allgemeinen Psychiatrien eingewiesen. Doppelt so viele wie noch vor 25 Jahren. Grundlage sind die betreuungsrechtlichen Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches und die Unterbringungsgesetze der Bundesländer, die sogenannten psychisch kranken Gesetze, kurz PsychKG. Nach Schätzungen der DGPPN werden 10% der Zwangsuntergebrachten auch unter Zwang medikamentiert. Psychiatriekritiker schätzen die Zahl weitaus höher. Statistisch exakt erfasste Zahlen dazu gibt es nicht. Wenn die Patienten in die Klinik kommen, werden sie natürlich von uns zunächst erstmal aufgenommen und wir versuchen sie zu überzeugen, dass das sinnvoll ist und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, vertrauensbildende Maßnahmen zu machen. Dann kommt manchmal vor der Aufnahme schon, oft auch erst am ersten, zweiten Tag, der Amtsrichter in die Kliniken und spricht mit dem Patienten und macht sich selbst ein Bild. Wenn die Entscheidung auch seitens des Amtsrichters gefallen ist, dass eine Zwangsbehandlung stattfinden soll, muss das auch dem Patienten erläutert werden, welche Hintergründe sind, auch mögliche Nebenwirkungen erläutert werden und dann ein sehr strukturiertes Verfahren, was ganz klar dokumentiert wird, was gemacht wird, wie es gemacht wird, auch mit dem Betreuer abgestimmt wird. Und das Wesentliche danach ist auch, wenn es dem Patienten besser geht, das auch nachzubesprechen und nochmal deutlich zu machen, wir haben abgewogen zwischen wir lassen sie weiterhin in diesem Zustand oder aber wir tun was. Deswegen, also die Gründe zu erläutern, weswegen es zu dieser Entscheidung kam, ist ganz wichtig, das im Nachhinein zu tun. Iris Haut beschreibt den Idealfall eines Zwangseingriffs. Die Frage, ob das, was erläutert werden muss und wesentlich ist, auch nach Recht und Gesetz in alltägliche Praxis umgesetzt wird, bleibt unbeantwortet. Also rein formal liegt ja die Entscheidung zum Beispiel über eine Unterbringung oder über eine Zwangsbehandlung beim Betreuer und muss dann im Zweifel gerichtlich genehmigt werden. De facto haben aber die Ärzte im Krankenhaus einen sehr großen Einfluss. Das heißt, die sind diejenigen, die also häufig den Anstoß geben für eine Betreuung und auch für eine Zwangsbehandlung. Patienten hätten kaum Möglichkeiten, sich juristisch dagegen zu wehren. Würden praktisch entmündigt. Eine sehr häufige Fallkonstellation ist, dass die Leute in irgendeiner Form auffällig werden, sei es im Straßenverkehr, sei es zu Hause, dass Nachbarn sich beschweren. Dann kommt es häufig zunächst mal zu einer PsychKG-Einweisung wegen akuter Eigen- oder Fremdgefährdung zum Beispiel. Und der dann sich daraufhin anschließende Krankenhausaufenthalt, der wird dann häufig genutzt, ein Betreuungsverfahren durchzuführen, und zwar im Eiltempo, dass die Leute also ruckzuck gegen ihren Willen einen Betreuer bestellt bekommen, der dann diese Unterbringung auf eine betreuungsrechtliche Unterbringung umstellt, die dann zeitlich auch in der Regel länger möglich ist, als wenn es eben eine PsychKG-Unterbringung wäre und eben auch die Option beinhaltet, unter Umständen eine Zwangsbehandlung. Besonders fragwürdig sind nach Petos Einschätzung die sogenannten Rückhaltungen. Patienten begeben sich freiwillig in ein psychiatrisches Krankenhaus, um sich stationär behandeln zu lassen. Doch sehr schnell attestieren Ärzte einen akuten Krisenzustand mit eigen- oder fremdgefährdendem Verhalten, der eine sofortige Zwangsunterbringung im geschlossenen Bereich erforderlich macht. Gesetzliche Schutzvorschriften laufen in solchen Fällen oft ins Leere. Die Leute sind dann häufig völlig überfahren, weil es geht ihnen gesundheitlich schlecht. Sie werden gegen ihren Willen mit Medikamenten vollgepumpt, sind dadurch nochmal zusätzlich eingeschränkt. Und genau in dieser Phase kommt dann der vom Gericht beauftragte Sachverständige, soll sich ein Bild von den Leuten verschaffen und auch die Betreuungsrichter kommen in dieser Situation vorbei. Schätzungsweise passiert das bei rund 20% der Patienten, die sich freiwillig in eine Behandlung begeben. Nach Petos Erfahrungen ist es selbst ihm als Anwalt fast unmöglich, diese Rückhaltungen oder andere Grenzüberschreitungen später auf dem Rechtsweg zu korrigieren. Eine Betroffene, die also unter Betreuung stand, also auch untergebracht war, sehr lange zwangsbehandelt wurde mit Elektroschocks, meines Erachtens auch rechtswidrig im Krankenhaus festgehalten wurde, die versucht sich mit Strafanzeigen zu wehren, jetzt im Nachhinein, gegen die Ärzte, die sie damals festgehalten und zwangsbehandelt haben. Und da habe ich das Gefühl, dass es quasi so eine Art Zwei-Klassen-System gibt. Also es gibt die normalen Menschen und die psychisch Kranken, die man gar nicht ernst nimmt. So, ne? Also Strafanzeigen gegen Psychiater sind nicht unbedingt opportun und stoßen auch nicht auf großes Interesse bei der Staatsanwaltschaft, so, sondern im Zweifel wird einfach nur versucht, ordnungsgemäße Ermittlungen zu suggerieren, aber tatsächlich wird eigentlich gar nichts gemacht und nur nach Wegen gesucht, sowas möglichst schnell wieder einzustellen. Also es ist schon erschreckend, muss ich sagen. Versuchen Ärzte, Richter und Betreuer überhaupt, sich in die Situation der Betroffenen hineinzudenken? In ihr subjektives Empfinden? Speziell, welchen Unterschied es macht, ob man sich freiwillig und selbstbestimmt in eine stationäre Behandlung begibt oder durch ein medizinisch-juristisches Verfahren plötzlich hinter Schloss und Riegel einer geschlossenen Station landet und dort die Behandlungen nur noch über sich ergehen lassen muss. Das ist ja in allen anderen medizinischen Bereichen anders. Da ist das Selbstbestimmungsrecht der Patienten anerkannt. Im Bereich der Psychiatrie ist es eben häufig anders. Ein Klassiker ist, die Leute begeben sich freiwillig auf eine psychiatrische Station und dann wird ihnen gedroht, wenn sie jetzt wieder den Wunsch äußern, zu gehen oder Anstalten machen zu gehen, dass die Klinik dann eine Unterbringung veranlassen wird. So, na, häufig ist das auch so eine Grauzone, so, ne, dass die Leute quasi so mal legal genötigt werden, freiwillig da zu bleiben. Das heißt, es gibt dann häufig gar keinen Unterbringungsbeschluss, aber die Leute werden eben unter Druck gesetzt. Wenn sie Anstalten machen oder Versuche unternehmen, da zu gehen, dann müssen sie damit rechnen, dass dann Zwang angewendet wird. 2008 ist mir das passiert. Ich war freiwillig in der Klinik, dann wurde aber doch die Unterbringung angeordnet. Reinhard Woike, seit vielen Jahren Psychiatriepatient und Aktivist in der Berliner Organisation Psychiatrie Erfahrener und Betroffener. Dann wurde auch eine rechtliche Betreuung angesetzt, die ich eigentlich nicht wollte. Und die Richterin, die dann das verhandeln wollte für Fragen der Gesundheit und Aufenthaltsbestimmungsrecht, die hat einfach die Dreistigkeit gehabt, das auf dem Flur der Klinik zu verhandeln. Woike spricht von einem festen Machtregime aus Ärzten und Juristen. Der Richter, das ist ja immer noch der erste Punkt, der kann auch sagen, ich sehe das nicht so, wie der begutachtende Arzt das sieht. Ich habe einen ganz anderen Eindruck von dem Patienten. Und die Unabhängigkeit des Gerichtes muss einfach gewahrt werden. Das heißt, auch der Richter muss sich auf seinen eigenen Sachverstand, aber auch auf sein eigenes Empfinden verlassen können und das auch zum Wohle des Patienten entscheiden. Dabei finde ich es auch noch halt wichtig, dass die Patienten vorher bei Anhörung nicht mit Psychopharmaka behandelt werden, dass der Gutachter auch nicht der behandelnde Arzt sein darf. Und die Unabhängigkeit des Gerichtes muss natürlich auch an der Stelle gewahrt bleiben. Wir brauchen einen Paradigmawechsel, das Gott-in-Weiß-Denken. Der Arzt, der anordnet, der weiß, was gut ist für mich und das auch anordnet. Und wenn mit Zwangsmitteln, von diesem Denken müssen wir weg. Ich als Betroffener weiß, wann es mir gut geht, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das sollte geachtet werden. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Selbstbestimmungsrechte von Betroffenen, dass darauf Rücksicht nicht nur genommen wird, sondern das müsste auch an erster Stelle stehen. Im Berliner Stadtteil Schöneberg teilen sich Reinhard Woike und die erste unabhängige Beschwerde- und Informationsstelle Psychiatrie Berlin die Räume. Petra Rosmanit kommt mit ihren zwei Mitstreitern bei den Beschwerden kaum nach. Gut 400 sind es pro Jahr. Die Sozialpädagogin berichtet, Psychiatrieärzte hätten von Beginn an kritisiert, dass eine solche Einrichtung außerhalb des medizinischen Versorgungssystems geschaffen wurde. So etwas gäbe es für körperlich Kranke ja auch nicht. Die Beschwerdestelle führe dazu, dass Psychiater noch mehr Arbeit mit Patienten hätten, die ohnehin nur mit viel Aufwand behandelt werden könnten. Ganz oft ist die Haltung, die mir in Kliniken oder von Ärzten begegnet, dass die Person ja sozusagen, dass es gar nicht wert ist, mit der Person zu reden, da sie ja gerade wahnhaft ist oder völlig außer sich ist und dass eben erstmal über Medikamente, eine Ruhigstellung und dann eine Situation geschaffen werden muss, dass überhaupt sozusagen eine Anamnese möglich wird, dass es überhaupt möglich wird, mit der Person zu reden. Petra Rosmanit zeigt prall gefüllte Ordner mit Beschwerden. Es geht um alltägliche Sanktionen wie Verbote, nach draußen zu gehen, zu telefonieren, den Entzug von Taschengeld. Es geht um Medizinisches wie falsche Diagnosen, zu wenig Therapieangebote, mangelnde Aufklärung. Es geht aber auch um gravierende Rechtsverletzungen. Obenan stehen dabei Fälle von Zwangsunterbringungen und Zwangsbehandlungen, etwa der einer älteren Frau. Es gab einen richterlichen Unterbringungsbeschluss, es war alles richtig, formal richtig. Sie hat dann zwangsweise Elektroschocktherapie bekommen, was auch sozusagen abgesichert war durch ein Gutachten. Die Klinik sagte, die Unterbringung endete, aber in den 4 Tagen wurden auch weiter zwangsweise Elektroschocktherapie gemacht, also ohne Unterbringungsbeschluss. Sie hat dann sozusagen eine Strafanzeige gestellt und hatte aber das Problem, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nicht aufgenommen hat mit der Begründung, naja, wenn sie vorher untergebracht war und nachher untergebracht war, dann ergibt sich ja sozusagen aus so einer Logik heraus, dass die 4 Tage dazwischen auch nicht falsch waren. Also wie immer Sie das einschätzen von so einem Verstand, das ist einfach nicht entsprechend der Rechte. Auch im Jahr 3 ihres Engagements für Patientenbeschwerden muss Petra Rosmanit immer wieder Psychiatrieärzten ausdrücklich sagen, dass Patienten tatsächlich Rechte haben. Ganz egal, wie anstrengend ihr Verhalten noch immer sein mag. Psychiatriepatienten stecken in einer rechtlichen Zwischenlage, meint Rosmanit. Irgendwie eingeklemmt zwischen Ärzten und Juristen. Das löst natürlich so eine Hilflosigkeit aus oder so ein Gefühl, dass letztendlich nicht wirklich klar ist, wer trifft die Entscheidung und nach welchen Kriterien werden sie getroffen. In Deutschland garantiert das Grundgesetz das Sozialstaatsprinzip. Damit sind auch die Maßstäbe festgelegt, nach denen im Gesundheitswesen Tätige ihre Arbeit ausrichten müssen. Nach den Bedürfnissen der Menschen, die sie behandeln. Aus dem Abschlussbericht der Psychiatrie-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags. Dem seelisch Kranken muss, wie dem körperlich Kranken, optimale Hilfe unter Anwendung aller Möglichkeiten ärztlichen, psychologischen und sozialen Wissens gewährleistet werden. Die Erfahrung, die ich zum Beispiel auch jetzt in Akutsituationen gemacht habe, wenn wir Klienten begleiten, ist, dass natürlich an vielen Stellen auch diese Grundrechte, die eigentlich da sind, manchmal abhanden kommen. Vor allen Dingen eben in diesen Akutsituationen, so wo es eigentlich auch Gesetze gibt, die jetzt mittlerweile natürlich auch eine Zwangsbehandlung eigentlich verbieten. Aber in Krankenhäusern und Kliniken, die zum Teil unterbesetzt sind und in die Situation sind, wie sie sind, dann eher erstmal zu dem, ja, Mittel der Wahl gegriffen wird und das ist erstmal eher die Ruhestellung. Erstmal sozusagen weniger Aufwand haben in der Klinik oder weniger Aufwand machen. Und dass häufig eben diese Krankheit oder diese Krisen- oder Notsituationen manchmal eben diese Grundrechte komischerweise überlagert. Jenny Hüge engagiert sich im Berliner Netzwerk Integrierte Gesundheitsversorgung für die gemeinnützige Pinel-Gesellschaft. Die ist zwar fester Teil des psychiatrischen Versorgungssystems, verfolgt aber einen grundsätzlich anderen Hilfeansatz. Ihr Angebot ambulanter Hilfen setzt auf ethische Grundwerte. Gerade Psychiatriepatienten müssten sich auf den Schutz der Grund- und Menschenrechte verlassen können. Erster Leitsatz der Pinel-Gesellschaft: Psychisch kranke Menschen sind Bürgerinnen und Bürger mit allen Grundrechten, wie Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. Jenny Hüge verweist auf die Ideen des Namensgebers Philipp Pinel. Der begründete in der französischen Psychiatrie die moralische Behandlung. Ärzte sollten ihre Patienten befähigen, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen aufzubauen. Sie selbst sollten eine rein therapeutische Beziehung zu ihnen wahren. Ein Ansatz, ebenso idealistisch wie sinnvoll. Was mich immer wieder erstaunt, wenn man mit Ärzten spricht, dass die Überzeugung da ist, Medikamente helfen und nichts anderes. Da merkwürdigerweise dieser Aspekt der, was ist eigentlich Begleitung, menschliche Zuwendung, mit jemandem reden, dass dieser Fokus von, das sind auch Menschen, die haben etwas erlebt, die haben häufig Traumata im Hintergrund, über die redet gar keiner mit diesen Menschen. Was mich auch oft überrascht hat, ist, wenn man dann eben auch Menschen begleitet, Klienten begleitet, zum Beispiel jetzt auch mit dem Wunsch der Medikamentenreduzierung oder wenn sie mit Behandlung unzufrieden sind, dass das dann auf die Diagnose zurückgeführt wird. Also nicht als nachvollziehbarer Wunsch von Veränderung und eigentlich einem eigenen Interesse und Mitbestimmung, also ich möchte etwas mitbestimmen, ich bin unzufrieden mit Begleitung, sondern als Symptom der Erkrankung. Das erschreckt mich immer wieder. Gesicherte statistische Daten über sämtliche Bereiche psychiatrischer Versorgung zu erhalten, ist schier unmöglich. Bis heute gibt es in Deutschland keine wissenschaftliche Grundlagenforschung zu Zwangsmaßnahmen. Dadurch bleiben wichtige Erkenntnisse über ärztliche Maßnahmen und über rechtliche Entscheidungen, die tief in Grundrechte eingreifen, weitgehend im Dunkeln. Etwa die Anzahl ärztlicher Zwangsbehandlungen pro Jahr, die Menge und die Kombination verabreichter Medikamente oder die Zahl von Fixierungen und Isolierungen. September 2012. Aus der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke und weiterer Abgeordneter zu Zwangsmaßnahmen. Der Bundesregierung liegen keine Zahlen zur medikamentösen oder operativen Behandlung von psychisch erkrankten Menschen ohne ihre Zustimmung vor. Für Deutschland gibt es derzeit keine belastbaren Zahlen darüber, wie viele Menschen in Deutschland ohne freie und informierte Zustimmung behandelt wurden. Wie begreifen sich anerkannte moderne Psychiatrieanbieter selbst? Wie setzen sie ihr Selbstverständnis in praktische Versorgung um? Wie kommen psychiatrische Versorgung und Hilfeerwartungen der Patienten zusammen? 2 Monate lang Anfragen, um Einblicke in eine der 3 großen Münchner Psychiatrien zu bekommen. 2 reagieren erst gar nicht. Liegt es am geäußerten Wunsch, nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit Pflegern und Patienten ohne fürsorgliche Begleitung sprechen zu können? Dann doch noch eine Zusage. Professor Josef Bäumel, Chefarzt an der geschlossenen Station der Technischen Universität München, per Mail an den Journalisten. Wenn Sie an einer offenen Berichterstattung über die fantastischen Möglichkeiten bei der Behandlung von psychisch kranken Menschen interessiert sind, sind Sie gerne eingeladen. Josef Bäumel bittet zur Teilnahme an der Fachbesprechung seiner Abteilung, mit der weiteren Bitte, keine Tonaufnahmen zu machen. Am langen Ensemble zusammengestellter Tische sitzen Ärzte, Therapeuten, Pfleger und Praktikanten. Die Patienten erscheinen in Gestalt von Krankenakten. Eine Assistenzärztin trägt die Behandlungsverläufe einzeln vor. Im Wesentlichen sind es lange Aneinanderreihungen von Medikamenten und Dosierungen. Die werden erhöht, gesenkt, ergänzt, neu kombiniert, weitere in Aussicht gestellt. Für keinen Patienten sind weniger als 5 Medikamente vorgesehen. Für viele sind es deutlich mehr. Die fachlichen Beratungen folgen der Maxime, die Mischung macht's. Wie viel von X verträgt sich mit Y? Sollte man bei Patient A auf doppelt erhöhen? Wie hat Patient E bisher darauf reagiert? Soll man dennoch dabei bleiben? Wie viel verträgt Patient C von diesem oder umgekehrt? Medikament? Warum reicht die Dosis nicht bei Patient D? Oder umgekehrt? Wie viel von X verträgt sich mit Y? Wie viel verträgt Patient C von diesem Medikament und bei Patient B etwas absehen? Wie hat Patient E bisher darauf reagiert? Oder umgekehrt? Gut 2 Stunden dauert eine Veranstaltung, die anmutet wie eine große Warenbörse für psychopharmakologische Produkte. Am Ende die Gelegenheit, nach dem Verhältnis von verabreichten Medikamenten und angebotenen Psychotherapien zu fragen. Unser wichtigstes Instrument ist zunächst mal die freundliche Zuwendung unserer Schwestern, unserer Pfleger, der Ärzte, der Psychologen, aller Mitwirkenden hier. Und wenn das nicht mehr ausreichen sollte, wenn es nicht gelingt, eine Brücke des Vertrauens zu schaffen, weil jemand zu wahnhaft ist und denkt, er wird hier hingerichtet oder er ist von Agenten umgeben, dann sind wir gerne bereit, die Angehörigen mit einzubeziehen, dass die ihren guten Kontakt mit in die Waagschale werfen. Oft reicht es im akuten Stadium auch nicht mehr aus. Dann ist es ein Segen, wenn die Menschen entsprechende Medikation bekommen. Kann es sein, dass der Segen der Medikation mit Psychopharmaka im Vergleich zu menschlicher Zuwendung einen alles überragenden Rang einnimmt? Psychiatrie ist ein riesiges Mosaik von lauter wunderbaren Einzelsteinen und die müssen je nach Problemfall, je nach verschiedener Problemlage entsprechend zusammengesetzt werden. Wenn die Erkrankung ganz akut ist, also wenn die Neurotransmitter sehr aus der Balance geraten sind, dann ist der Einsatz von entsprechenden Medikamenten unabdingbar, neben der menschlichen Zuwendung und so weiter. Josef Bäumel spricht von der Erste-Hilfe-Kraft der eingesetzten Psychopharmaka. Er ist überzeugt, Medikamente müssten seine Patienten grundsätzlich zuerst in eine therapiefähige Lage versetzen, sie beruhigen und entspannen. Erst danach könnten psychotherapeutische Behandlungen eingesetzt werden. werden Patienten damit nicht geradezu gezwungen, den Medikamenteneinsatz vor jeder anderen ärztlichen oder pflegerischen Maßnahme hinzunehmen? Wir versuchen alles mit sanfter Methode zu machen. Und ich würde sagen, in 95% der Fälle gelingt es auch durch Überzeugungsarbeit, durch Geduld und durch sehr unkonventionelle, individuelle Verhaltensweisen, die Menschen zu gewinnen, doch die Medikation zu nehmen. Mr. Sandman. Josef Bäumel sieht sich als Helfer für Menschen in Seelennot. Seine Psychiatrie begreift er auch als einen Rückzugsort für Menschen mit psychischen Problemen, die durch eine Welt mit immer mehr Stress aus der Bahn geworfen worden sind. Seine geschlossene Station nennt Josef Bäumel geschützte Station. Der Begriff passe einfach besser zum praktizierten Umgang mit seinen Patienten. Dass einige nicht immer diese Art von Schutz annehmen wollen und manche sich sogar massiv dagegen wehren, verbucht er unter krankheitsbedingter Uneinsichtigkeit. Auch für diese Ausnahmepatienten hat er das passende Behandlungskonzept. Die sogenannten Zwangsmaßnahmen sind im Rahmen der Intensivbehandlung manchmal nicht vermeidbar. Das machen wir aber dann so, dass die Patienten hinterher richtig belohnt werden, wenn jemand wirklich fixiert werden muss, dass jemand dabei ist, dabei bleibt und ihm auch alle Annehmlichkeiten anbietet. Und wir machen hinterher, wenn die Medikation wirkt, dann auch sofort ein Klärungsgespräch, eine Versöhnungsgeste, auch ein Versöhnungsessen. Wobei wir dann ganz klar sagen, die Maßnahme, da konnten wir nichts ändern, es musste sein, aber dass wir jemanden gegen seinen Willen fixieren mussten oder Medikation verabreichen mussten, das tut uns sehr leid, dass es uns nicht gelungen ist, das auf Kulanzweg zu schaffen. Mai 2012. Aus der Expertenanhörung der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zu Zwangsmaßnahmen in der psychiatrischen Versorgung. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es eine medizinische Indikation für Zwangsmaßnahmen gibt. Davon ausgehend, dass gerade psychische Krankheiten immer auch sozial konstruiert sind und damit abhängig von sozialen Normen, ist es naheliegend, dass Zwang primär sozial indiziert ist. Mediziner der Psychiatrie versuchen seit Jahren, dem naturwissenschaftlichen Anspruch der somatischen Medizin gleichzukommen. Sie erklären psychiatrische Erkrankungen für messbar. Das wird an dem Bemühen deutlich, seelische Probleme allein auf körperliche Ursachen wie Stoffwechselstörungen im Gehirn zurückzuführen. Ich habe wieder Stimmen gehört. Ja, ganz plötzlich. Ja, ziemlich deutlich. Und was haben die gesagt? Böse Sachen, wie immer. Na, also, dass ich halt ein mieser Mensch bin und ich soll mich doch umbringen und so weiter und so fort. Ich war total geschockt. Ich kann alleine mit dem überhaupt nicht umgehen. Bezüglich Medikation, wie haben Sie es da gehalten in letzter Zeit? Ich habe immer die 10 Milligramm von dem Zyprexa geschluckt am Abend, aber gestern Abend dann 20 Milligramm. Ich werde damit nicht fertig alleine. Ne? Ich kann mir nichts vorstellen, mein Kopf ist untersucht bis zum geht nicht mehr. Ne? Das sind Halluzinationen, akustische. Wodurch entstehen die? Das weiß ich nicht. Durch eine Änderung im Nervenstoffwechsel. Aha. Wie ist Ihre Stimmung? Ja, ich bin natürlich entsetzt, weil ich war ja monatelang in der Psychiatrie, ne, und habe alles Mögliche gemacht und jetzt bin ich wieder so weit wie am Anfang so ungefähr, ne. Also, das brauche ich ja nicht unbedingt, ne. Also, wir freuen uns, dass wir Sie sehen und wir hoffen, dass es diesmal schneller geht, ja, und dass Sie bald wieder stabil sind. Ja, das, ja, wäre schön. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest. Josef Bäumel präsentiert seine Visite als gut funktionierendes Ablaufprogramm. Alle Patienten erscheinen zu dieser Art von Problembesprechung wie in eingeübter Routine. Alle geben sich fügsam, alle reden langsam, alle blicken dabei ins Nirgendwo. Nur eine junge Frau stört das Einerlei der Visite. Sie verbittet sich den Journalisten dabei, fragt mit grimmigem Blick, was er überhaupt will. Einblicke in die Psychiatrie nehmen? Hier geschehen schlimme Dinge, antwortet sie im Gehen. Später schlurft sie mehrfach den Weg von ihrem Zimmer zur verschlossenen Eingangstür, hält dort inne, geht zurück, kommt wieder. Ein Mann mit Lockenkopf tut es ihr gleich, verharrt an der Stahltür, stößt mit gesenktem Kopf dagegen und sagt seine immer gleichen Sätze. »Mir ist alles zu eng. Ich will hier raus.« Beide Patienten und daneben stehende Pfleger zu befragen, möchte Josef Bäumel nicht. Ich frage groß ein bisschen in Schutz nehmen, weil Sie sind ja ganz neu noch. Und nicht, dass wir Sie da jetzt in eine Situation bringen, die ihr im Kopf wächst oder wo Sie in Stress kommt. Sollen in Josef Bäumels geschlossener Station problematische Phänomene unsichtbar bleiben? Dürfen Patienten seine Alles-ist-gut-Präsentation nicht eintrüben? Ist allein makelloser Behandlungserfolg die vorzeigbare Wirklichkeit? Ich kann mich eigentlich an keinen Fall erinnern, dass jemand nachhaltig verbittert von hier gegangen wäre. Wenn man das ausführlich bearbeitet hinterher, sind alle Patienten hinterher eigentlich froh und sagen, Gott sei Dank habt ihr mich nicht im Stich gelassen, Gott sei Dank habt ihr mir geholfen. Josef Bäumel ist überzeugt, dass die Behandlungserfolge seiner Fachrichtung nicht gebührend anerkannt werden. Anders als Ärzte, die körperliche Krankheiten versorgen, könnten Psychiater ihre Ergebnisse nicht gut präsentieren. Psychiater könnten vor allem nicht nach dem üblichen Vorher-Nachher-Schema demonstrieren, wie krank ihre Patienten in die Kliniken kommen und wie gesund sie diese wieder verlassen. Folge sei das geringe öffentliche Ansehen der Psychiatrie. Das tut mir wahnsinnig leid, dass so eine Meinung da ist, weil es natürlich auch für das Image unserer Patienten eine Katastrophe ist. Die sagen uns, wenn ich jetzt so anschaue, denke ich mir, Wahnsinn, wie toll ist es bei euch hier. Und dieses Dilemma ist furchtbar. Eines ist in Bäumels geschützter Psychiatrie nicht zu übersehen. Patienten, die von der medikamentösen Behandlung profitieren. Allein schon die großen Erfolge der jüngeren pharmakologischen Forschung lassen nichts anderes erwarten. Offene Fragen bleiben dennoch. Ist Josef Bäumels glanzvoll präsentiertes Bild der Psychiatriewirklichkeit vollständig? Gibt es zu seiner Wirklichkeit auch eine weniger glanzvolle Gegenwirklichkeit? Ja, man muss dort in der Psychiatrie sehr aufpassen, was man tut und was man sagt. Das ist meine Erfahrung, meine Meinung, dass es eben nicht dazu kommt, dass man vielleicht doch einen Beschluss bekommt oder eben seine Rechte ganz verliert. In der Psychiatrie gibt es eben dieses Sanktionsverfahren. Man selber verliert seine Autonomie und seine Selbstbestimmung. Man muss eigentlich das machen, was die Ärzte sagen. Wenn nicht, gibt es Sanktionen, bis man eben dann freiwillig gezwungenermaßen die Medikamente dann auch nimmt. Man ist mit mir umgegangen wie mit einem Gegenstand, also nicht wie mit einem Menschen. Und schon gar nicht wie mit einem kranken Menschen, der Hilfe benötigt. Aber in dem Moment, wo ich dann auf Station war und mit den Ärzten die ersten Gespräche hatte, war ich so verängstigt und eingeschüchtert von der ganzen Situation, dass ich angefangen habe zu bunkern. Anfangen zu bunkern heißt, ich habe nur das Notwendigste gesagt. Gewalterfahrung ja. Passiert auch deswegen, weil die Pfleger, die im Grunde genommen direkt an der Front arbeiten, permanent überfordert sind, weil zu wenige, weil üble Schichtdienste etc. Diese Überforderung bedingt dann willkürliches und auch gewaltvolles Vorgehen aus Hilflosigkeit. Meine Erfahrung zeigt, dass viele Pfleger, auch wenn sie gut motiviert sind, frühzeitig ausbrennen, weil sie auch keine Unterstützung erfahren. Ich hatte wirklich das große Glück, dass ich einen sehr guten Arzt erwischt habe. So einen Arzt habe ich in der ganzen späteren Zeit nie mehr gehabt. Und was war das Ausgezeichnete an dem Mann? Der hat mit mir geredet, obwohl ich verrückt war. München, ein paar Tramstationen von der Psychiatrie der Technischen Universität entfernt. In der Thalkirchner Straße treffen sich jeden Dienstag Psychiatrie-Erfahrene, um sich gegenseitig zu unterstützen und um anderen zu helfen, die von außen um Hilfe nachfragen oder mitmachen wollen. Aus dem Vereinstext »Wo steht die Psychiatrie und wohin geht sie?« Aus Sicht von uns muss eine Vorfrage gestellt werden. Wo steht eigentlich der psychisch kranke Mensch? Die schlichte, unverblümte Antwort lautet: Er steht im Dunkeln. Ich habe im Januar 2012 meine erste Psychiatrieerfahrung gemacht. Ich habe bei Aufnahme unterschrieben, dass ich freiwillig dort untergebracht werde und wurde dann nach 2 Tagen auf die geschlossene Station verlegt. Dort hat man mich dann nach 2 Tagen ohne Vorwarnung einer Richterin vorgestellt. Ich war da total schockiert, weil das kam total plötzlich. Ich hatte eigentlich nichts Schlimmes gemacht und sollte dann quasi eigentlich keine Rechte mehr haben. Hatte das Glück, dass sich die Richterin dagegen entschieden hat, aber ich musste dabei bleiben, dass ich freiwillig dort bin, weil sonst hätte ich einen Beschluss bekommen und wäre gezwungen worden, eben dort bleiben zu müssen. Aber indirekt war ich ja trotzdem dazu dann gezwungen. Und bei meinem zweiten Psychiatrieaufenthalt habe ich auch unterschrieben, dass ich freiwillig dort bin. Man hat mich dann zu einem Bett gebracht und hat mir dann, ohne mich vorher zu fragen, irgendwelche Medikamente in den Mund geworfen. Und die habe ich dann natürlich ausgespuckt, weil ich dachte, was geben die mir? Und ich hatte eher Todes- und Sterbensängste. Dann haben sie mich eben fixiert und mit einer Spritze dann Medikamente dann gespritzt, wo ich immer noch nicht erfahren habe, was eigentlich genau war. Und ich habe das später dann thematisiert mit der Fixierung. Dann habe ich die Antwort bekommen wegen missverständlichem Verhalten und keine weiteren Erklärungen dazu. Alle Münchner Psychiatrieerfahrenen haben schon Medikamente bekommen, die sie als therapeutische Hilfe akzeptieren können. Alle haben dabei aber auch Verfahrensweisen erlebt, die sie nicht akzeptieren wollen, weil sie damit zu Patienten zweiter Klasse gemacht werden. Patientinnen und Patienten haben viele Rechte in der Psychiatrie, sogar Rechte, die im Grundgesetz festgeschrieben sind. Nur wenn es darum geht, diese Rechte auch habhaft zu werden, dann besteht keine Möglichkeit. Denn wenn ich fixiert bin, dann kann ich nicht mein Recht einfordern. Mein Recht auf Freiheit zum Beispiel. Wenn ich medikamentiert bin, dann kann ich nicht mein Recht auf Unversehrtheit einfordern und. Von daher die Art und Weise, wie in der Psychiatrie behandelt wird und das Grundgesetz stehen im massiven Widerspruch zueinander. Vieles erklärt sich aus dem Grunddilemma der Psychiatrie. Es ist ihre Doppelgesichtigkeit, ihr doppelter Auftrag. Psychiatrie stellt sich nahezu ausschließlich als medizinischer Heilberuf dar. Dabei ist sie durch Gesetze dazu verpflichtet, zugleich auch Polizei und Ordnungsmacht zu sein. In dieser Funktion behandelt sie Menschen wider deren Willen und ersetzt deren Selbstbestimmung durch Fremdbestimmung und Zwang. Zudem entzieht sie Menschen, die als gefährlich definiert wurden, die Freiheit und fungiert dabei als Schutzmacht für die Sicherheit der sogenannten Normalen. Nirgendwo sonst spitzt sich das Problem so zu wie in dem Bereich, wo Psychiatrie und Strafrecht zusammentreffen. Das Problem ist tatsächlich der Maßregelvollzug, dass tatsächlich die Maßregelvollzugsgesetze völlig defizitär sind. Es gibt für den Maßregelvollzug nur eine sehr begrenzte Lobby, also überhaupt keine. Die Patienten haben überhaupt keine, das muss man einfach mal so sehen. Weil da gibt es viele andere publikumswirksamere Vorhaben als gerade der Maßregelvollzug. Professor Norbert Nedopi leitet die Forensik an der Psychiatrischen Klinik der Universität München. Er kritisiert fehlendes Wissen und laxe Maßstäbe von Juristen und Ärzten in einem Bereich, in dem sie ganz einschneidend in Biografien eingreifen. Als Beispiel nennt er psychiatrische und rechtliche Befunde zu den Paragraphen 20 und 21 des Strafgesetzbuches. Dabei geht es um die Einweisung in den Maßregelvollzug, also darum, wer schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ist. Es gibt Richter, die fragen einen sehr pauschal, liegt denn jetzt der 21 vor oder nicht? Wenn man diesem Richter dann sagt, wissen Sie, das ist Ihre Aufgabe, das zu entscheiden. Ich kann Ihnen nur ein paar Voraussetzungen erklären, dann sind diese Richter unzufrieden und man wird vor dieses Gericht nicht mehr gerufen. Grundrechtseingriffe, mit denen man Menschen auf unabsehbare Zeit einsperren kann, erfordern eine hohe moralische und menschenrechtliche Verantwortung. Bleibt die im Zusammenspiel von Juristen und Gutachtern immer gewahrt, wenn Menschen als krank, gestört und gefährlich definiert werden? Wenn der Gutachter mit der eigenen Meinung übereinstimmt, dann wird das relativ wenig hinterfragt. Wenn er man nicht mit der eigenen Meinung übereinstimmt, dann sieht man das viel kritischer und man hinterfragt mehr. Diese Verantwortungsdelegation führt häufig dann zu einem Ping-Pong-Spiel, wo der Richter sagt, der Gutachter hat gesagt, und der Gutachter hat gesagt, das ist aber eine richterliche Entscheidung. Also keiner hat die Verantwortung für das, was dann passiert ist. August 2013. Die Münchner Gutachterin und Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie Hanna Ziegert in der ARD-Talksendung Beckmann zum Fall Gustl Mollat. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals würde begutachten lassen. Das sagen Sie als Begutachterin? Ja, eigentlich schon, muss ich ernsthaft, eigentlich muss ich sagen. Manchmal kann man sogar so weit gehen, dass man sagt, ein Gutachten sagt mehr über den Gutachter aus als über den zu Begutachtenden. Die Expertin antwortet auf die Frage, was geschehen muss, damit in Deutschland ein Mensch auf Weisung eines Richters in der Psychiatrie verschwindet. Nicht sehr viel. Und ergänzt, nicht sehr viel von dem, was fachlich und rechtlich ausschlaggebend sein müsste. Die Richter sind ja die oder die Staatsanwälte, die den Gutachter auswählen. Und jeder Gutachter ist im Allgemeinen schon einige Zeit in seinem Geschäft und ist bekannt. Es ist bekannt, welche Haltung zum Menschen er hat. Er ist bekannt, welche psychiatrische Vorerfahrung er hat. Und es ist auch durchaus bekannt, zu welchen Ergebnissen wird er denn tendieren. Hanna Ziegert verlangt, ausschlaggebendes Kriterium beim Erstellen psychiatrischer Gutachten müsse eine höchstmögliche fachliche Qualität sein. Allein schon wegen der hohen Bedeutung für das weitere Leben der Probanden. Die Entscheidung, ob jemand im Maßregelvollzug untergebracht werde oder nicht, habe existenzielle Bedeutung. Doch von entsprechenden Anforderungen an fachliche Akkuratesse und Sorgfalt der Gutachten sei man weit entfernt. Ein ganz wichtiges Kriterium ist die Geschwindigkeit der Fertigstellung des Gutachtens, was bei viel beschäftigten Gutachtern dann irgendwann schwierig wird, innerhalb kurzer Zeit ein qualifiziertes Gutachten zu erstellen. Auch ein Kriterium ist, wie teuer ist das Gutachten, also wie viel berechnet der Gutachter dafür. Je nachdem, wie viele Stunden jemand aufschreibt, wird natürlich das Gutachten teurer oder billiger. Ich glaube, dass dieses Kriterium der Qualität gar nicht immer ausschlaggebend ist. Also Qualität wird nur eins von vielleicht 5, 6, 7 Kriterien sein. Hanna Ziegert beschreibt eines der gravierendsten Probleme des Maßregelvollzugs. Weil er in einem rechtlich weitgehend unkontrollierten Bereich stattfindet, ist er auch anfällig für fahrlässiges und verantwortungsloses Verhalten. Bis hin zum Missbrauch. Wenn Juristen und Gutachter in diesem Bereich der vielen Grauzonen ihre Verantwortung nicht gerecht werden, können sie Menschen nahezu willkürlich aus dem Verkehr ziehen. Der Fall Mollat hat manches davon exemplarisch an die Öffentlichkeit gebracht. Seine Strafanzeige, seine Frau sei in Schwarzgeldgeschäfte verwickelt, nahmen Psychiater als Beweis, Mollat müsse unter einer wahnhaften Störung leiden. Der Chefarzt der forensischen Klinik in Bayreuth attestierte sogar ein paranoides Gedankensystem. Als Beleg dafür mussten jene Vorwürfe herhalten, die sich später als wahr erwiesen. Obwohl der Gutachter kaum jemals mit Gustl Mollat gesprochen hatte, erklärte er ihn für allgemein gefährlich. Seine Behauptungen deklarierte er als Befunde und stützte sie auf die Aussagen von Mollats Ehefrau und auf das, was er aus den Akten herauslas. Niemand hat diese Gutachtenattrappen im späteren Verlauf wirklich überprüft. Sie wurden einfach übernommen. Auch vom renommierten Berliner Gutachter Ludwig Kröber. Er bestätigte sie ohne fachliche Bedenken und ohne Mollat je gesprochen zu haben. Allen Beteiligten ging es immer nur um eines – die Gesellschaft vor einem angeblich gefährlichen Menschen zu schützen. Im Grunde hat sich das Sicherheitsbedürfnis so in den Vordergrund nach 1996 gedrängt, dass der Persönlichkeitsschutz oder die Persönlichkeitsrechte oder Menschenrechtskonventionen überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt haben. Also der prototypische Satz wegsperren für immer, das ist völlig menschenrechtsfremd sozusagen. Und insofern bin ich auch der Publikumsauswirkung im Fall Mollat durchaus dankbar, weil dadurch die Menschenrechtsfrage wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt ist und das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist wieder hochzuheben. Das war vergessen worden. Auch im Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Regensburg, das, wie rechtlich nicht anders möglich, mit einem Freispruch endete, erzielte Mollert keinen vollen Erfolg. Einen der Tatvorwürfe sah das Gericht als erwiesen an. Freigesprochen wurde Mollert nur wegen möglicher Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung. Immerhin muss er nicht mehr in die geschlossene Psychiatrie zurück. Das Gericht hält ihn nicht für akut gefährlich. Sein Fall ist das aufsehenerregende Beispiel dafür, wie eine Einweisung in den Maßregelvollzug als rechtlich bemäntelte Variante von Verschwinden lassen funktioniert. Aber nicht haarsträubende Ermittlungsfehler, eine widersinnige Rechtsprechung am Rande der Rechtsbeugung waren die Hauptursache dafür. Es war die unkontrollierte Macht psychiatrischer Gutachter mit ihrem grundrechtsverletzenden Gemisch aus Fern-, Blind- und Falschdiagnosen. Angesichts der Tatsache, dass damit schicksalhafte Entscheidungen getroffen werden und tiefe Eingriffe in Lebenswege verbunden sind, ist das für einen Rechtsstaat ein nicht hinnehmbarer Zustand. Die Patienten haben Rechte, auf die man achten muss. Sie haben auch ein Recht auf Information, auf was man achten muss. Es darf keine Willkür sein. All das hat sich ja gewandelt, nicht durch Mollert allein, sondern auch durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der hat einen wesentlichen Aspekt dazu beigetragen. Die erwähnten Gerichtsentscheidungen setzen der geballten Macht aus Juristen, Psychiatern und Gutachtern Grenzen. Das ist dringend nötig. Denn diese Macht kann Menschen unabsehbar lang die Freiheit entziehen, Zwangsmaßnahmen anordnen und bewusstseinsverändernde Medikamente einsetzen. Diese Macht muss der Überprüfung und Kontrolle unterworfen sein, damit sie kein Gewaltregime wird. Dunkelkammer Psychiatrie. Ein Feature über den Verlust persönlicher Grundrechte von Heiner Dahl. Mr. Sandman. Es sprachen Andrea Hörnke-Tries, Volker Risch und Frank Hofmann. Technische Realisation Beate Dürrschnabel und Karl-Heinz Runde. Regie Denise Dreier. Redaktion Barbara Kretz. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2014.